Kundgabe 1379. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.04.1940. Tröstungen. Betrachte alles, was über dich kommt, als eine Fügung Gottes und lege keinen besonderen Wert darauf, denn es ist dies wieder nur Mittel zum Zweck. Es hat eine Prüfung dessen schon stattgefunden, die bedeutsam ist, und es ist unsagbar viel damit gewonnen. Unverdientes Leid wird über dich kommen, doch insofern tragbar, dass dir Mut und Kraft gegeben wird von oben. Und es werden jene Tage einen geistigen Fortschritt für dich bedeuten und daher nicht ohne Erfolg sein. Und es geschehen Zeichen und Wunder. Es wird euch allen sichtbar sein, die göttliche Führung, so ihr Kenntnis nehmet von seinem Wort. Es wird sich erfüllen, was geschrieben steht, dass der Herr selbst unter euch weilet, die ihr gläubig seid. Und euer Herz wird jubeln und jauchzen, und ihr werdet um seinetwillen alles ertragen. Es ist der Tag nicht mehr fern, der euch sein Angesicht sehen lässt, voll Güte und Milde. Und es wird sich das Bild des Herrn tief ins Herz eingraben, und dies ist eure Stärke. Fortan seid ihr gefeit gegen jede Schwachgläubigkeit, und ihr begehret nur, zu dienen dem Herrn und euch seine Liebe zu erringen. Und also werdet ihr willige Streiter des Herrn sein und alles Ungemach auf euch nehmen, das euch daraus erwächst. Und es wird der Herr euch segnen mit großer Kraft, und ihr werdet wirken können in seinem Namen. Und das wird euch stärken, auch der Welt gegenüber, und sie wird achten der Zeichen von oben. Es werden nachdenklich werden so manche, die alles Außergewöhnliche bis dahin verlachten. Und dies wird sein der Anfang des offensichtlichen Wirkens des Herrn auf Erden. Und es werden noch viele Zeichen und Wunder folgen. Amen.